Wir sind gemeinsam einsam. Ich lass Gefühle frei, dafür brauch ich genügend Zeit. Doch die Zeit ist begrenzt, also arbeite ich hart. Denn der Staat hier hat keinem was geschenkt. Ist einfach, doch Sorgen werden verdreifacht. Bellabil, ich fordere den Gleichstand. Im deutschen Fernsehen wird viel um uns erzählt, doch in Wahrheit wollen sie nicht wissen, wie es um uns steht. Lass uns groß machen, don't panic mon frère. Doch ist hart, wenn Erinnerungen nicht loslassen. Und weil uns Frankreich zeigt, wie es geht, widme ich ihnen meine Dankbarkeit. Ja, diese deutschen Rapper fressen sich ins Fleisch. Sie haben viel gelernt in den Jahren, doch haben sie vergessen, wie man teilt. Wir können uns gleich die Zeit sparen, hier ist gemeinsam einsam. Einfach Zeit lassen, meiner Welt bist du gemeinsam einsam. Bruder, Schmerz, Tränen und alles weitere fühlst du, wenn du in deiner Gegend alleine bist. Guck, es ist einfach Zeit lassen, meiner Welt bist du gemeinsam einsam. Bruder, Schmerz, Tränen und alles weitere fühlst du, wenn du in deiner Gegend alleine bist. Wenn du in deiner Gegend alleine bist. Ich habe jahrelang geschwiegen, denn keiner hörte zu und sprach viel von Liebe, doch von keinem Rendezvous. Meine Straße voll mit Krisen, plante nie zu gehen und fragte mich, wohin in jeder Phase meines Lebens. Seit Jahren wie gelähmt, denn meine Gegend gab mir jeden Tag Angst, dass ich abdriften könnte, denn es regnet stark. Nachts ist es weniger, hier nimmt das Leben seinen Lauf. Wir sind gemeinsam, einsam, die Gegend ist taub. Guck, es ist einfach Zeit, dass in meiner Welt bist du gemeinsam, einsam. Bruder, Schmerz, Tränen und alles weitere fühlst du, wenn du in deiner Gegend alleine bist. Guck, es ist einfach Zeit, dass in meiner Welt bist du gemeinsam, einsam. Bruder, Schmerz, Tränen und alles weitere fühlst du, wenn du in deiner Gegend alleine bist.